irgendwas Neues rauskolle. Fress, ich will gar nie mit euch reden. Eigentlich war ich nie richtig weg. Klar, als King kam, war von heute auf morgen alles anders. Hallo? Wie geht es dir? In Ordnung. Gut. Mir geht es auch in Ordnung. Ich habe niemanden gefunden. Die sind alle vom Erdboden verschluckt. Tourmitarbeiter. Er hat gesagt, dass ich aufhören soll zu wiederholen mit dieser App Talking Ginger. Sorry. Mal sehen, wie laut ich das jetzt machen kann. Da niemand im Zimmer ist, kann ich jetzt ordentlich aufdrehen. Ups, nicht die Wiedergabeliste. Wiedergabe. Hier, Playback. Das hier entferne ich aus der Liste. Ach, kann man das nicht? Scheiße. Das ist viel zu laut. Ja, kommt der allerbeste dran. Der Bass ist so geil, wenn ich schalte mal den Bass an. Das ist immer die zweithöchste Lautstärke. Die beste Tonqualität erreicht man in der ganzen Lautstärke bei der zweithöchsten Lautstärke. Eigentlich war ich nie richtig weg. Dieser geile Bass! Klar, als King kam, war von heute auf morgen alles anders. Ah, oh, bis dahin hat der Film heruntergeladen. Ein Boss auf die Füße! Kolle. Kolle ist einfach so geil wie Kollege. Er ist Kollege. Kolle. Ach, schade. Eigentlich war ich nie richtig weg. Klar, als King kam, war von heute auf morgen alles anders. Man kannte mich vorher schon. Ein Foto hier, ein Shoutout da. Deutschland-Tournee. Titelseiten. Aber dann, ein Rekord fiel nach dem anderen und ich konnte gar nicht mehr mitzählen, wie viele Schwanzlutscher mir plötzlich am Sack hingen. Jeder wollte Kollege. Auszeichnungen, Preise, ich bin so stolz, dass ich diesen CD-Player mitgenommen habe. Ich schaue den Film Ghetto-Veteran, das ist der beste Film der Welt. Das ist so dieser geile Film. Nein, der hat sich den Film nicht ganz heruntergeladen. das sieht besser von dieser Seite etwas hell aus. Ich finde es sehr schade, dass das einige der drittletzte Tag ist, auch wenn es gestern einen Konflikt mit dieser Schulklasse gab, weil die etwas von mir verheimlichen wollten, ist es trotzdem noch ein bisschen schade, dass das wirklich ganz das Ende ist. Mhm. Wie sehr die Intensität. Der Award. Retter Veteran ist der geilste Veteran. Eigentlich war ich nie richtig weg. Klar, als King kam, war von heute auf morgen alles anders. Golle, Ghetto-Veteran! Hey, hast du guten Stoff für mich? Gehört mich zur Tür Was man sagt, ja! Ja, ja, alles gut. Ich weide alle die Schiffe. Was machen Sie da draußen denn? Ach, das weiß ich nicht. Das war so ein ganz normaler Bund, so Standard 0815. Sieht aus wie jeder Dritte da draußen. Irgendein Name, Adresse, irgendwas? Das weiß ich nicht. Ich bin gekommen, ich habe Bar bezahlt, Schlüssel genommen und weg war er. Sorry. Jetzt pass mal auf, Mann. Wenn du mir meine scheiß Informationen nicht gibst, dann kann ich dich auch nicht gebrauchen. Verstehst du das? Weißt du, was das heißt, wenn du wertlos für mich bist? Ey, ihr war schon relativ wertlos für mich, aber da war ich noch ziemlich gefühlsbefreit. Du fängst gerade an, mich ein bisschen zu nerven. Und hast du eine leise Ahnung, was passiert, wenn du anfängst, mich richtig zu nerven? Das hat damit gar nichts mehr zu tun. Es gibt also noch eine Chance, für dich nicht wertlos zu sein. Und mir nicht so richtig auf die Nerven zu gehen. Entschuldigung! Ich kann das selber nicht. Es wird jetzt alles von oben kontrolliert. Wir haben ja alle überhaupt nichts zu melden. Die Zeit wird sich geändert. Jeder drückt hier mit irgendeiner. Also hören Sie den Scheiß an. Nein, das ist nicht mein Name. Ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hier war. Ich habe mich hier reingesetzt und seitdem sitze ich hier. Ich weiß es nicht. Ich bin ganz scheiße. Die kommen einmal die Woche vorbei. Kassiere, ich habe das... Golle! Ich bin der Boss. Hi, Armin. Hallo. Hallo. Kein Problem. Hallo. Ich weiß nicht, wo wir sind. Da oben ist Barker. Da bin ich. Da ist Juan. Ja, da ist Juan hat gestern geschlafen. Da ist Armin. Da ist Fabian. Da ist Wer ist da? Da bin ich. Hat ja, der war der Einzige, der hier überhaupt im Zimmer war. Weißt du, wie laut dein scheiß Mund ist? Ja. Das ist so krank. Warte, wir gehen über die Wall. Ich habe anderthalb Stunden geschlafen. Du hast geschlafen, dann sind wir so im Flügel. Leon hat uns halt im Unfall. Eigentlich haben alle geschlafen, außer also ich habe den Arm nicht gefunden. Dann habe ich ihn so. Falls irgendetwas damit nicht funktioniert, damit kann ich das hier benutzen. Das ist voll, ja. Eigentlich voll intelligent. Ja. Außerdem kann man damit das hier, also ich halte das jetzt zu, aber damit kann man das hier machen, also so umgekehrt. Und der nimmt sowieso nicht auf. Damit kann man das hier machen und man kann damit reinzoomen, aber habe ich bisher eigentlich kaum gebraucht. Okay. Das hier ist eigentlich nur eine Ersatzkamera. Also, falls dein Handy kaputt geht, benutzt du die eine. Und falls oder falls der Akku leer geht, benutzt du die andere. Ja. Oder damit ich, falls Akku leer geht oder Speicher voll ist, damit ich schnell, also nicht wechseln muss, aufwendig, sondern damit ja, ich direkt, also, damit ich guck direkt mal, da oben ist weiter schießen kann. Da ist so viel Speicher. Mhm. Schon Wahnsinn. Kannst du da bitte aufhören? Ami, wolltest du, dann... Ja, ich mach das hier. Und wenn Zeit ist, dann werde ich das noch machen. Das habe ich überhaupt noch gar nicht geöffnet. Armin, warum hast du ein T-Shirt nicht an? Martin, warum hast du ein T-Shirt nicht an? Elisa, warum hast du ein T-Shirt nicht an? Ich will so nicht erzählen, wenn mein Name drauf falsch steht. Steht dein Name falsch drauf? Das regt voll auf. Ja, dass die das falsch geschrieben haben, genau. Weil Frau Schröer ist nicht auf falsch geschrieben. Wer genau war das? Ja. Dumm. Ganz ehrlich, aber die benimmt sich richtig dumm. Die meinte, dass man meinen Namen mit O schreibt. Wo denn? Wo? Hä? Soll denn O hin? So, so viel. Farnisch oder was? Farnisch wird ja so. Oder hat sie das geschrieben? So wahrscheinlich. So. Ja, und dann so auf Spaß habe ich dann so geschrieben. So kann eigentlich keiner meinen Namen wirklich schreiben. Das ist ein deutscher Name. So, hey, doch, ich kann ihn schreiben, aber wo wird es noch schreiben mit O? Also, das war ein Standby-Modus. Nein, du wolltest wissen, wo wir schlafen. Ja. Und wie sehr es hier stinkt, weil Weil wir so viele Jungs sind. Ja. Genau. Also ich fand das letzte Zimmer von der letzten Klassenfahrt schon etwas luxuriöser als dieses hier. Ja, war's auch. Noch mehr Platz für Luft. Ah. Was läuft da eigentlich? Frau Kranosch? Mit O, bitte. Mit O. Auf O nicht? Ja, nicht. Frau Schiller ist auf dem T-Shirt mit O? Nein, aber warum? Ich wollte gucken, nach mal mit O. Ja, was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Ja, ich habe noch ein bisschen. Mhm. Ich war ein Schlafzimmer. Ja. Warum? Sehr laut. Was? Du hast geschnarcht an mir. Woher soll die das wissen? Ja, wir wissen so einiges. Nein, gar nicht. Als Leo dir erzählt hat, dass hier. Nein, nein, nein. Ja, ja, genau. Vor allem, weil Drew und dein Kind hier zu machen. Warum machst du das jetzt schon zu, oder? Wir haben einen sehr ungünstigen Platz an der Tür. Also ich wäre schon lieber da hinten. Ja, das ist wegen dem Gebäude so. Weil wir vielleicht alles hier Jungen sind. Ja, und? Könnt ihr euch nicht waschen, oder? Dusche und Duschgel. Das haben wir unseren Vorfahren zu bedanken, weil unsere Vorfahren mussten immer mit sowas kämpfen. Die Sache ist, Jungs sind resistenter gegen schlechte Gerüche, weil wir vor Millionen Jahren viel mehr davon ertragen mussten. Ich habe eine sehr schöne Gelande hier auf dem Boden. Ja, ja. Wir haben hier auch Subwoofer. Kannst du bitte nächstes Mal klopfen? Ich sehe, was ich hier noch so drin habe. Ach, übrigens, die Waffe ist schon hier. Ja, ganz offen. Ich habe die gefunden. Ja, Scheinmensch. Da noch so die Untermenschen hier. Okay. Am Scheiß. Johann, Leo sucht dich. Leo, du hast. Ah, hier ist man, ja. Das war genau das passende Geräusch dazu. Der passende Soundeffekt. Nach 2 Stunden bis was? Was ist denn in 2 Stunden? Was ist denn in 2 Stunden? Was ist denn in 2 Stunden? Ja, willst du deine Schuhe nicht mitnehmen? Das ist ein Genie, John. Was ist denn in 2 Stunden? Da müssen wir losgehen. Ach so, mit Abendessen. Ach so. Leon, hast du das retweetet? Hier steht Leon retweetete. Steht hier. Ne? Danke. Du Witzer. Das ist sicher. Was auf die Bibel? Da ist Kohle drauf. Was da Blut in der. Sehe ich Geschäfte wie Anthony Soprano. Heute rapp ich meine Parts und bin ständig in der Bravo. Oh. Okay. again, you're losing the sharpness, you're losing the colours in the background, but this time the app was so underpowered that it can actually hold it there and still start up quite easily. We're about to hit the end of the test with the Galaxy S6. That's Netflix, take a picture, and we're done. The Galaxy S, we're still on Spotify. This is a very, very bad performance from the Galaxy S, even worse than we thought it might be. So we're into the camera, it's the end of the first lap for the Galaxy S, and we're at 7 minutes 13. There we are, it took a very long time to even open the camera and take the shot. So you can really appreciate now, a quick double tap of the home button on the Samsung Galaxy S6 will open a picture and you'll be taking it in under a second, and that's a really, really big step to come forward compared to how it was 5 years ago. So we're coming to the end of the second lap for the Samsung Galaxy S. And you can see the time. It's a very, very slow performance, pretty much as expected. But as you can see as well, there's so little power on the phone that it can't hold any apps in the background. It can't sandbox any apps. So everything has to be reloaded properly, even the camera. So there we go, end of the second lap. And there is a night and day difference in terms of the performance of these phones. If you're looking 5 years down the line, this phone is now almost 6 times faster in terms of running the same apps day to day. It's really impressive just to see how far today's flagship phones have really come. I will tell you, it was excruciating to use the Galaxy S today, and while, yeah, it's running apps that are designed for newer phones, it was just so hard to use. You had to wait a few seconds for every app to open. Everything you did just felt like it was going through treacle. The thing is here, that people really like this Samsung Galaxy S. I remember reviewing it for the first time, and while, yeah, it wasn't the best phone around, it still had a lot of smarts and a lot of really clever things. And this is when Android was just launching, and it was still becoming a new operating system that rivaled the iPhone. There were things like trying to change the brightness on this phone, changing the settings at all, you actually forgot how to do everything, because everything's moved so much with Google that it's now so much more intuitive. And if you've got one of the latest phones and you're really struggling to enjoy them in the full capacity, definitely try Galaxy S and you'll really, really appreciate what you've got nowadays. Okay, on to the next part of our retro versus. This is the battery test where we compare the Galaxy S. One of the issues we actually had with the Galaxy S was it kept trying to run a security script to say that this website isn't good enough because it was just too old to handle half of them. So we actually had an issue there, we had to negate that and just get completely rid of it. So we're an hour in, and 60% left, that's pretty good considering it's for a phone that we didn't really use the browser as much 5 years ago, compared to the 84% of the very current Galaxy S6. That's a pretty good performance, so let's see how it handles the rest of the test. And that's it, it's dead out, 45, but you should remember this phone is 5 years old, the battery inside it is also 5 years old, and these things can degrade over time, so while it is a pretty terrible performance, it's not unexpected, but the Galaxy S6, running there with 2/3 still remaining, is still a very good performance. Right, let's get snap happy. We've got the 5-megapixel camera of the Galaxy S versus the 16-megapixel Bayon of the Galaxy S. So let's kick off with the standard landscape, taking a picture of a brightly lit object in the middle. On the right, you can see the Galaxy S6, and my God, the colours are just so much better. Sharpness, you can see the background. Galaxy S, you can't even see the background. There's so much light bleeding through. You've got a very observational apartment. It's really tactical and involved in yourself. Right, let's go into 4x2. That's the most of the Galaxy S is capable of. And again, the difference is night and day. On the right-hand side, you've got all the lines, you've got the colours, everything looks sharp, even at a 4x digital zoom. So, if you've still got a Galaxy S and you aren't using it, A, don't do that. B, if you are, don't do this. Right, let's get close. So, on the Galaxy S6 and the Galaxy S, we're both just facing each other as close to the wall as we can, just to see how much detail we can get. Actually, I'm really impressed with the Galaxy S here. Well, yeah, as you can see, the colours aren't quite there. This is a very, very close-up picture, and it matches the focus really, really well. Again, you're losing the sharpness, you're losing the colours. The Galaxy S6 is clearly the better performer, but for a phone that's this old, that is good. Okay, we're going dark now, and this is a low light photo. As you can see, again, a lot of difference, but I can't tell you how hard it was to get the Galaxy S to focus on this object. What I had to do in the end was go low light mode, hold it so still for so long, and the Galaxy S literally put auto mode, took a picture, 1 second, and that's what came out. So in terms of improvement over 5 years, this is massive. It's the fact that low light, we can do loads of really great things, get a sharper picture, that means more snap than fewer. Okay, while it might not look like it, I really hate taking selfies, so this is all for you, YouTube. On the left, you can see the Galaxy S with a 0.3 megapixel front-facing camera. On the right, the Galaxy S6 with 0.5 megapixels. And again, you can see there's so much difference. It's brighter, it's clearer. If anything, this is just a statement of how narcissistic we've really come. The Galaxy S, you just needed to take the odd picture once in a while. It was kind of a novelty. And now we've got beauty mode, we've got wide angle, we've got so much more ability to take front-facing photos. I'm not sure we really need it, but if you are the sort of person that loves that, clearly, Galaxy S is much better. One thing about doing this test is to see how far these phones have come. When you review phones every day, you never see the incremental upgrade. You never see how things really start to change over time. And trying a really old phone and seeing how it really struggled with the apps was just amazing. Okay, so we're about to get the Galaxy S7, and while some people might think it's an incremental upgrade, it's still going to be a big step forward. Every year these phones get better, and that's just really exciting. Even if there's not that much to sort of really shout about in terms of headlines, they'll get faster, they'll get longer lasting battery, the camera will somehow get better, the screen will get sharper. And every time it happens, those things in our pockets just get so much better, and that's just so exciting. This test has really just shown that the Galaxy S and the Galaxy S6 share a real DNA. There's such a similarity there from the start to the finish. And if that just keeps going, that keeps growing, we're going to have an amazing phone in a few years' time that does so much more than you even need it to do, but hopefully with a really more emotional, useful connection. So, 5 years ago, the Galaxy S was a great phone, and now it's just painful to use. So if you're still using it, please let us know, or if it's in a drawer, dig it out, take a few photos and send them in. But just remember, in 5 years' time, your Galaxy S6 or phone you're using today will feel completely alien and really old. So let's look forward to the future, and thanks for watching, liking and subscribing, and if you've got any more comments, leave them below. It may sound better facing the right way. We thought the same about our speakers. Warte denn? Bitte geh durch. Ja, super. Geil. Okay, jetzt alle hin. Nein, duschen. Ach so. Einer muss immer noch rein. Alles klar. Meine Wache steht oben, weißt du? Entweder das oder abschließen, aber ich bin sowieso noch hier drin. Noch Tür zu, damit es nicht so laut wird.